voudrais écrire comme tout le monde le fait, et je devrais t'écrire pour te conjurer. Oh mon homme, tu es parti dans ce pays étranger où les femmes sont très jolies, et moi je suis en danger. Les petits sont magnifiques, gentils et attentionnés. Oui, nos fils sont magnifiques, et moi je vais les noyer. Parti sans réellement te soucier de ce que l'on pouvait dire d'une femme abandonnée. Nos fils sont magnifiques, je vais les noyer pour briser le maléfice qui gouverne mon foyer. Maison Neuf, eine Band aus Paris, von ihrem Album Jean war das der Song Au Large de la Ville. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch, ganz viel aus Brasilien. Einmal ein Sampler, der nennt sich Bossa Nova, und dann einer, der nennt sich Bossa Jazz. Beide zusammengestellt vom Soul Jazz Records. Dazu ein bisschen mehr in der, weiß ich nicht, zweiten Teil hier der letzten Sendung. Dann gibt's noch Musik vom Studio One Label aus Jamaica. Auch da gibt's einen Sampler, der von Soul Jazz Records kompiliert wurde. Und es gibt auch noch Musik aus Chicago mit King's Daughters and Sons. Also bleibt dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Erstmal geht's aber weiter hier beim Sunday Service mit Class Actress. Thought you'd stick around this time to come clean, confess that you were always mine, all mine. Oh, Das war der Song Need to Know von einer Künstlerin, die nennt sich Class Actress und von ihrem Album Rapproacher. Ich muss zugeben, ich habe ziemlich lange gebraucht, mit dieser Musik anzufreunden, aber es hat sich gelohnt. Class Actress kommt aus Brooklyn, heißt eigentlich Elizabeth Harper und hat mit zwei anderen Musikern hier ihr Album Rapproacher aufgenommen. Erschien übrigens bei Carpark, einem Label, wo eigentlich eher so, sag ich mal, obskure Sachen rauskommen. Auch diese Platte natürlich obskur, aber auch ein bisschen, sag ich mal, angelehnt an 80er Jahre Sounds. Ein bisschen Human League kommt da raus, ein bisschen frühe Madonna vielleicht, aber auch die Stimme auch manchmal erinnernd an Jenny Wilson aus Schweden, die relativ ähnlichen Gesangsstil hat, wie ich finde. Und bei dem Track, den wir gleich hören, Need to Know, habe ich das Gefühl, als ob man hier einen frühen Depeche Mode Song durch den Sequencer gejagt und dann nochmal neu moduliert hat. Auf jeden Fall gut gemacht. Hier kommt Class Actress. Never know what will happen, so you try to have control. Wish someone would tell me when it's safe to let go. Shut every window. Told you I'm scared. So blindfold. I don't need to know. Das war ein Track von Class Actress von ihrem Album Reproacher. Musik aus dem Jahre 2011 klingt hier wirklich extrem nach 80er Jahren. Und unsere Zeitreise geht hier weiter beim Sunday Service. Hier kommt Musik aus den 60ern aus Brasilien. Bossa Nova mit Wanda Sá. Deixa todo mundo desperta do seu sono e vem, vem ouvir. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza. Vai ver, vai sentir. Todo este mundo não vale todo amor que vem com você. Mas não tenha medo da vida, que eu estarei com você. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza. Vai ver, mas não ficará só. Você vai compreender e o mundo vai cantar o nome que nasceu. Com você, mas não tenha medo da vida, que eu estarei com você. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza. Vai ver, mas não ficará só. Você vai compreender e o mundo vai cantar o nome que nasceu. Adriana, Adriana, Adriana. Was für ein cooler Sound und was für ein extrem cooler Song. Adriana heißt dieser Track von Wanda Sá. Wanda Sá ist eine brasilianische Bossa Nova Sängerin und Gitarrespielerin. Sie hat angefangen Musik zu machen Mitte der 60er Jahre und ist immer noch aktiv. Und dieser Track gerade eben Adriana von ihr, der ist zu finden auf einer Compilation, nennt sich Bossa Nova, The Rise of Brazilian Music in the 60s, Untertitel. Das Ganze gibt's auf 4 Vinylplatten oder als Doppel-CD, je nachdem welches Format ihr bevorzugt. Und das Ganze erschien bei dem Londoner Label Soul Jazz Records, die sich immer wieder daran machen, tolle Sachen aus den Archiven auszugraben und dann solche Compilations zusammenzustellen. Das Ganze mit einem ganz tollen Booklet dabei, mit Informationen über diese Musikszene, über Brasilien in den 60er Jahren und die ganzen Verquickungen und die ganzen Bands, die hier drauf zu hören sind. Neben Wanda Sá auch unter anderem Elis Regina hier mit dem Track Roda. Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei. Eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto. E quando canto, é assim. Agora vou divertir, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha, a acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. E morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Seu moço, tenha cuidado com a sua exploração. Não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar. Agora vou terminar, agora vou discorrer. Sabe tudo e diz logo, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz. A roda que é do povo, onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz, onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz. So, das war gerade Elis Regina mit ihrem Track Roda. Auch die vertreten auf der Bossa Nova Compilation von Soul Jazz Records. Elis Regina, eine Künstlerin, die aus Sao Paulo kam, auch mal zeitweise in Rio de Janeiro gelebt hat und die viel zu jung gestorben ist. Im Alter von 82 war sie gerade mal 36 Jahre alt und ist an Drogen, Alkohol, Tabletten, Konsum, gestorben damals und hat viele tolle Songs gemacht, eine davon auf dieser Compilation drauf. Bossa Nova, The Rise of Brazilian Music in the 60s. Wir haben noch einen Track davon von Baden Powell and Vinicius de Moraes. Track heißt Cantos de Ossania. O homem que diz sou, não é. Porque quem é mesmo é, não sou. O homem que diz sou, não tá. Porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, vai, não vou. Eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Amigo, senhor Sarapá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de Ossanha, não vá, quem muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, vai, vai, vai, amar. Vai, vai, sofrer. Vai, vai, vai, vai, chorar. Vai, vai, vai, dizer a todo ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. ser. Vai. Amar. Vai. Sofrer. Vai. Chorar. Vai. Das war Baden Powell zusammen mit Vinicius de Moraes. Track hieß Canta de Osanya und der ist, wie gesagt, auch vertreten auf der Bossa Nova Compilation und darauf, wie gesagt, viele, viele teilweise bekannte Hits, teilweise auch unbekannte kleine Schätze, die es zu entdecken gilt. Großartige Compilation, das Ganze, wie gesagt, gibt es als zweifach Doppelvinyl, also als 4 LPs oder als Doppel-CD und jeden, der ein Fable für brasilianische Musik hat, für Bossa Nova hat, kann ich diese Compilation nur empfehlen. Eine weitere Compilation, die von dem Londoner Label Soul Jazz rausgebracht wurde, nennt sich Bossa Jazz. Auch da geht es um Musik aus Brasilien, um die Weiterentwicklung Richtung Jazz, Samba und diese ganze Fusion, die es dann gab zwischen auch 60er und Anfang der 70er Jahre. Auch das gibt es als Doppelvinyl, zweifach, also Volume 1 und Volume 2. Wir hören hier einen Track von Paula Moura, Das Tardes Mas Sas müsste das heißen. Portugiesisch ist nicht wirklich existent, wie ihr hier gerade merkt. Thank you. Ja, auch ein ganz, ganz großartiger Jazz-Song. Könnte jeden Film, der irgendwie in den 40er, 50er, 60er Jahren gedreht wurde, vielleicht auch gerne noch Anfang der 70er, als Soundtrack stehen. Der Track gerade eben hieß Das Tardes Mas Sos von Paula Mura und der ist auf der Bossa Jazz Compilation drauf. Da geht's um ja The Birth of Hard Bossa, Samba Jazz and the Evolution of Brazilian Fusion zwischen den Jahren 62 und 73. Also Bossa Nova Advanced, kann man sagen. Ganz viel Jazz-Sachen da drauf, die immer noch so einen Bossa Nova-Touch haben, aber auch so manchmal Richtung Free Jazz gehen, wie bei diesem Track hier zum Beispiel von Tenorio Junior. Song heißt Consolação. Das war ein wirklich fantastischer Sound. Tenorio Junior war das mit dem Track Consolação und der ist zu hören auf der Bossa Jazz Compilation. Gibt's wie gesagt als zweimal Doppel-LP mit jeweils schönen Clubcover und einer Story dazu mit viel geschichtlichem Hintergrund zur Musik und das Ganze auch, wenn ihr wollt, als CD, dann als Doppel-CD. Soul Jazz macht nicht nur gerne Musik aus dem brasilianischen Raum, sondern auch aus Jamaika. Eine weitere Compilation aus dem Hause Soul Jazz Records nennt sich The Legendary Studio One Records. Da gibt's halt um das Studio One Label, um die Musik, die auch zwischen den 60ern und 80er Jahren veröffentlicht wurden. Hier kommen von diesem Sampler die Heptones mit I'm Your Man. Ja, Musik aus Jamaica vom Studio One Label, das waren die Heptones mit I'm Your Man. Und der ist vertreten, dieser Song, auf The Legendary Studio One Records. Und Studio One übrigens ein Tonstudio gegründet, 1963 in der Brantford Road in Kingston in Jamaica, hat sich dort zu einem der wichtigsten Label für jamaikanische Musik, für Ska und Reggae entwickelt und wurde 65 damals mit einem Zweispuraufnahmegerät ausgestattet, später dann mit einem 8-Spur-Rekorder und das war damals für Jamaica schon ziemlich guter technischer Standard und wie gesagt, die Songs, die da entstanden sind, hier kompiliert. Auch für mich ganz, ganz großes Kino, weil ich habe da nicht wirklich viel Hintergrund, was diese Musik betrifft, aber höre es manchmal wirklich ganz, ganz gerne. Noch ein Song für euch, und zwar Willie Williams mit dem Masterplan. Try and understand. take comfort. I know that you've been misremembered too. Not ruined, you have learned to be forgotten. Try and recall a time when we all held a steady course before we were prideful and indifferent. Den Sunday Service und das gerade eben waren Klänge von Kings, Daughters and Sons. Eine Band, die ich bisher noch nicht wahrgenommen habe, aber die einzelnen Mitglieder kennt man aus anderen Projekten. Kylie Crabtree ist dabei, Todd Cook, Rachel Grimes, Joe Manning und Michael Heinemann und die haben in anderen Bands gespielt, zum Beispiel die Rachels, Rachel Grimes hier stellvertretend für The Four Carnation zum Beispiel, Shipping News oder auch Shannon Wright, alles Bands, wo die Mitglieder früher oder auch immer noch teilweise mitgemischt haben und King's Daughters and Sons sozusagen ihr neuestes Projekt und die haben eine Platte aufgenommen, If Then Not When und das ist hier Album der Woche. Wir hörten gerade den Track Ark of the Absentee und hier kommt noch einer, The Anniversary. such a wedding this would have been, they said. All the flowers and that pretty rented gown. I only hope that she don't waste away with grief too long, they said. But a better man my girl had already found. An explosion in the still, and the magistrate arrived from the county seat by carriage, too late to read the vow, just in time to read the will. Oh, Billy Lyon, bested by such a simple plan. You turned your back but for a moment on your one true love, her new man. And everything that dies this day, I told myself, die quietly. No one will raise a hand to raise alarm. All the gathered guests in their finery go home with heavy hearts as the old to behold. sleeping and shivering against a chill. In the kitchen, whiskey drunk, I pray to someone else's God that you'll keep quiet. Just be still. Anniversary, das waren King's Daughters and Sons, das Ganze vom Album If Then Not When, Debütalbum von dieser Band aus Louisville, Kentucky, und darauf gibt es eigentlich genau das zu hören, was man aus den bisherigen weiteren Projekten der Bandmitglieder kennt, zum Beispiel die große Dramatik der Rachels oder auch halt den Postrock von Bands wie, weiß ich nicht, Shipping News oder The Four Carnation. Tolle Platte hier, die Songs aufgenommen in den Jahren 2008, 2009, aber erst jetzt sozusagen hier auf Platte veröffentlicht. King's Daughters and Sons heißen sie und If Then Not When das Album. Und wie gesagt, hier beim Sunday Service Platte der Woche. Wir lauschen nochmal einen Song, Volunteer. Distraction or a novelty gag. I've got a closet full of those, and I want more of what you're offering. I just want tonight. I don't wish to seem ungrateful. Thank you. you. I just want to night with you. I am not patient, but I'm purposeful. Wieder die alten Slint-Platten rauszuholen und mal in Ruhe und entspannt durchzuhören. Das war King's Daughters and Sons, auch eine Band aus Louisville, Kentucky. If Then Not When heißt ihr Debütalbum und eben war der Track Volunteer zu hören. Das war der Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss gibt es einen Track von Slow Club. Die kommen aus London vom Album Paradise. Kommen sie hier mit The Dog.